tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Praise the Lord. And that's why it's never been born again and be stuck. Mm-hmm. Und just remain there. Und Vers 2 zeigt uns auch, dass es nicht darum geht, wiedergeboren zu werden und in diesem wiedergeborenen Status zu bleiben und da verankert zu sein, sondern es geht darum, dass du Frucht bringst und dass du reich an Frucht bringst und Segen wirst für andere. Et c'est ça pourquoi il ne s'agit pas d'être seulement né de nouveau, après tu restes pour toujours dans cette position que tu es né de nouveau, mais que tu portes aussi le fruit du Christ dans ta vie. It's like also once you are born into this world, you don't give birth to a baby and throw the baby on the street. That baby is a matter of time. I don't know how many days. That baby is going to die. And that once you give birth to a baby and you take care of the baby and the baby is growing, that's the Christ Jesus in us. Amen. He wants to come into your soul. Amen. So that not only you, we enjoy him, everyone. Amen. All over the world, we enjoy him, even through you. Und man kann es auch gleichsetzen mit einem Baby, das man frisch auf die Welt setzt. Man würde dieses Baby nach der Entbindung nicht einfach irgendwo auf der Straße liegen lassen, sondern man wird dieses Baby nehmen, auf sich nehmen und es nähren und damit das Baby halt wächst und gedeiht. Und genau so ist dieser Christus in uns, der halt wachsen möchte und Frucht tragen möchte, weil dieses Baby, das man draußen lässt, wird irgendwann mal sterben. Aber dieser Christus in uns, der soll eben nicht sterben, sondern er soll viel Frucht tragen, sodass aus dieser Frucht dann auch andere gesegnet werden durch dich, durch den Christus in dir. Et oui, si je donne l'exemple pour surtout pour les mamans ici, si tu as un bébé que tu as mis au monde, ce n'est pas que tu mets seulement au monde après tu jettes le bébé, non. Tu vas prendre soin de ce bébé, tu le nourris, tu le donnes à manger, tu l'habilles, après tu vas voir comment ça continue à grandir peu à peu. Et c'est comme ça aussi avec le Christ en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est important aussi de soigner cette relation avec Jésus-Christ pour qu'on devienne aussi mature en Jésus-Christ. Et c'est là où on peut porter des fruits. Et puis, oui, même le monde va aussi maintenant profiter de ça parce que nous sommes en Jésus-Christ. Ils vont même aussi, oui, avoir la joie en Jésus-Christ parce qu'on nous sommes en train de porter des fruits. Praise the Lord. Amen. That we have the same spirit of Christ does not mean the Holy Spirit is going to walk through us equally. Mm. Dass wir denselben Geist von Christus in uns haben, bedeutet nicht, dass der Heilige Geist auch genau gleich in uns beiden arbeiten wird. Que nous avons le même esprit du Christ en nous, ça signifie pas que le Saint-Esprit va travailler à travers de nous pareillement. Because our souls are never the same. Weil unsere Seelen nicht gleich sind und genau das macht den Unterschied. Parce que nos âmes sont jamais les mêmes, c'est ça la différence. And our soul consists of our motive, our desire, our value, our focus. Amen. Und unsere Seele beinhaltet auch unsere Motive, unser Fokus, unsere Wünsche, all diese Dinge. Et parce que nos âmes sont toujours remplies de nos motifs, nos désirs, nos oui, nos rêves. Amen. Hardened heart, unforgiveness. They are all of the soul. Ein verhärtetes Herz oder Unvergebenheit, das kommt alles aus der Seele. Oui, que tu as un cœur endurci, que tu n'es pas capable à pardonner, c'est sans tout, tout ça, c'est toujours dans ton âme, pas dans ton esprit. Our soul is our heart, the part of us that think and take decision and meditate. Und unsere Seele spiegelt auch unser Herz wider. Das ist der Teil, wo wir nachdenken, wo wir daran meditieren und all die Sachen, worüber wir nachsinnen. Et nos âmes représentent aussi nos cœurs. Donc la partie dans laquelle nous sommes en train de penser, de à méditer ou bien oui, d'avoir des motifs. Amen. Praise the Lord. Amen. Also again, before I continue, I will quickly give you this. God wants us to hate comparison. Mm-hmm. I'm going to repeat it again. Und bevor wir jetzt weiter fortführen, werde ich euch noch eine weitere Sache mitgeben. Und zwar, der Herr hasst Vergleichen. Und ich werde es nochmal wiederholen. Une autre chose que Dieu veut que je vous dise est que Dieu il déteste la comparaison, quand tu te compares. Please learn to stop it. Bitte lerne, damit aufzuhören. S'il vous plaît, apprenez d'arrêter avec cette chose. If we cannot stop it here within us, with our brothers and sisters, how can we even stop it with people outside? Mm. That we don't compare ourselves to them or they to us. Wenn wir nicht in der Lage sind, nicht mal bei uns in unserem inneren Kreis, hier in der Gemeinde mit dem Vergleichen aufzuhören, wie sollen wir es schaffen, dann das Vergleichen mit den Leuten aus der Welt dann zu lassen? Si nous sommes pas capables d'arrêter à se comparer l'un et l'autre ici dans cette église avec nos frères et sœurs, combien de plus ça va être dur pour nous à arrêter de se d'arrêter de se comparer avec le monde? Comparison, you know, it's the same as finger pointing. Vergleichen ist genau dasselbe wie wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, also Schuldzuweisungen. Et quand tu te compares, c'est la même chose quand tu montres le doigt, tu pointes. Amen. If you notice that people are not accepting your words, they are not listening to you, you start pointing finger. Wenn du, wenn dir auffällt, dass Leute beispielsweise deinem Wort nicht Gehör schenken oder dein Wort nicht annehmen, dann fängst du an, Leuten die Schuld zuzuweisen und nimmst dann Anstoß. Et quand tu remarques que les gens n'obéissent pas à tes paroles ou bien ne t'entendent pas, ne t'écoutent pas, c'est là où tu commences à pointer des doigts, tu commences à être offensé, tu donnes la faute aux autres. Praise the Lord. Matthieu 11, verset 6. Jesus said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you know what happened here concerning John the Baptist. Ich hoffe, euch ist klar, was hier in Matthäus 11 passiert. Da geht es Johannes, den Täufer. Dans verset 6, on a Jésus-Christ dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et j'espère que vous connaissez l'histoire qui se passe ici, puisque l'histoire de Jean-Baptiste. You can see somebody was trying to point finger here. Und wir wissen, oder wir sehen in dieser Geschichte, dass jemand einer anderen Person die Schuld zuweisen wollte. Et dans cette histoire, on peut voir comment quelqu'un voulait pointer des doigts à Jésus-Christ. You know, John was in prison. There was no visit. Jesus did not visit him. A phone call. You know, I know some people might even be offended that I don't phone them. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Just see Christ. Amen. Learn to see Christ, please. Und hier lesen wir, dass Johannes im Gefängnis war, er aber keinen Besuch von Jesus bekommen hat. Er hat weder einen Besuch bekommen, noch einen Brief, noch irgendein Schreiben oder noch irgendwelche Leute, die Jesus geschickt haben. Und ich weiß, dass das für einige Leute schon Grund genug wäre, Anstoß zu nehmen oder wütend zu sein. Aber lernt bitte, Christus allein zu sehen und nicht das, was die Menschen sehen. Christ. Mach dich von Christus abhängig. Et oui, dans cette histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il a été au prison, mais Jésus-Christ n'a pas visité Jean-Baptiste. Il n'a même pas consolé Jean-Baptiste selon la chair. Et c'est ça pourquoi il a demandé à Jésus-Christ, est-ce que tu es vraiment le Christ? Et on ne doit jamais être offensé à Jésus-Christ, parce que si on voit la chair, on va toujours avoir des raisons pour être offensé. C'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit qu'on ne doit pas permettre qu'il soit une occasion de chute pour nous. Et puis même, maman a dit qu'elle est sûre que même... Oui, il y a des gens ici qui sont offensés parce qu'elle n'appelle pas toujours ou bien elle n'est pas là pour nous selon la chair, selon la définition de la chair. Mais on doit toujours dépendre 100% à Jésus-Christ et voir seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. He said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Praise the Lord. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Because it is all about me. Weil es um Christus allein geht. Parce qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Why can't you see Christ? Warum kannst du nicht Christus sehen? Pourquoi tu ne peux pas voir le Christ? If you see Christ, you will not be offended. Wenn du Christus siehst, dann wirst du auch keinen Anstoß nehmen. Si tu vois seulement le Christ, tu vas pas être offensé. Amen. That you are offended should even tell you something, that you are not depending on Christ. Die Tatsache, dass du Anstoß nimmst, sollte dir zeigen, dass du gerade dich nicht von Christus abhängig machst. Et le fait que tu es offensé, ça montre que tu ne dépends pas à Jésus-Christ. Amen. Amen. So many times I have spoken and nobody, people don't even believe it. But I have never been offended. I just leave them. I just give the people, I just leave them and I know that what he always gave me to give the children, they are coming from him. I know that it's a matter of time they are going to see it. And that alone, that if even they now see it and they now come to me and say, oh, we are even sorry that we did not even listen to you at the first place because you said it. I will just, you know, that you have now come to me that you are telling me that sorry that you did not listen to me. You know, at the first place I was not offended. But you are now saying it. Also help me to not know that Father, you are the one really speaking. Ich habe schon sehr oft den Leuten hier in der Gemeinde gewisse Worte gegeben und den Worten wurden nicht geglaubt. Man hat mir nicht geglaubt, aber ich habe keinen Anstoß daran genommen, dass man meinen Worten nicht geglaubt hat, sondern ich habe mich darauf verlassen, dass das Wort, was ich ausgesprochen habe, von Christus selbst kommt. Und ich wusste, dass selbst wenn die, oder beziehungsweise nachdem die Menschen tatsächlich dann sich dieses Wort dann manifestiert hat bei diesen Leuten und sich gezeigt hat, dass diese Leute dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, das, was du gesagt hast, diese Worte, die du ausgesprochen hast, sind tatsächlich wahr und dass sie sich auch entschuldigt haben im Nachgang, dass sie meinen Worten nicht direkt geglaubt haben. Und nachdem sie diese Entschuldigung ausgesprochen hat, wurde mir klar, dass ich anfangs gar keinen Anstoß daran genommen habe, dass sie das Wort nicht angenommen haben. Aber durch diese Entschuldigung ist mir nochmal bewusst geworden, dass dieses Wort, was ich ausgesprochen habe, wahrhaftig von Christus war. Es war sozusagen eine Bestätigung, dass es wirklich Gottes Wort war. Et il s'est aussi arrivé plusieurs fois que quand je prêche à mes enfants, mais je dis quelque chose, ils ne me croient pas. Ils disent que bon, c'est maman qui parle encore, et puis ils n'obéissent pas à maman. Mais elle n'est jamais offensée. Et c'est après un temps, on peut voir comment les enfants viennent, puis ils disent, oh pardon, tu avais raison avec ce que tu as dit, on ne t'avait pas cru. Et je ne suis même pas offensée quand ils me disent qu'ils n'avaient pas cru mes paroles, mais ça m'aide à comprendre que c'est vraiment le Christ qui parle à travers de moi et que ce n'est pas seulement l'homme. Et oui. Praise the Lord. Amen. Let me say this again. You know, if you say something and no one is taking it, accepting it, or even believing it, and later I also say, I'm now saying the same thing, it should help you, you should even rejoice. That Father, what I said the other day is really coming from you. Mm-hmm. It should not make you, don't allow Satan to use it, to now make it that nobody is listening to you, except to others. I hope you understand what I'm saying. Und genauso, wenn du beispielsweise ein Wort aussprichst und deine Geschwister dem Wort entweder kein Gehör schenken oder vielleicht nicht glauben wollen, dann nimm bitte keinen Anstoß daran, dass deine Geschwister dir nicht zuhören oder dir nicht glauben. Und wenn du dieses Wort dann sagst und dann ich dieses Wort dann später wiederhole oder beziehungsweise auch nochmal wiedergebe, dann nimm keinen Anstoß darin, dass dieses Wort von dir am Anfang nicht angenommen wurde, aber von mir angenommen wurde als Pastorin, sondern du solltest dich eher erfreuen, dass dieses Wort, was du ausgesprochen hast, tatsächlich von Christus kam, weil das sollte deine Freude sein und nicht dieses Gehör. Because that's how we want to turn it. Genau, weil der Teufel halt möchte, dass du dich darauf konzentrierst, ob Leute Amen gesagt haben oder ob Leute applaudiert haben, weil du die Sachen gesagt hast. Never believe you until they hear. Genau, oder dass er sogar deine Geschwister sozusagen als deine Feinde umdreht und sagt, oh, die hören dir doch nie zu. Oder dass du deine Geschwister schlecht darstellst. Das ist das, was der Teufel möchte. Aber konzentrier dich nicht darauf, sondern konzentrier dich darauf, dass dann sozusagen durch das Wort, was durch die Pastorin oder in der Predigt dann gesagt wird, dass das bestätigt, dass das Wort, was du gehört hast und gesagt hast, einfach von Christus ist. Und das sollte deine Freude sein. Mm-hmm. Et si, par exemple, tu dis quelque chose à tes frères et sœurs, puis ils ne t'écoutent pas, mais après un temps, donc maman prêche sur ce thème, et puis ça se montre qu'elle avait raison, puis tes frères et sœurs obéissent à la parole de maman. Au lieu d'être offensé, puis de dire, bon, moi j'avais dit la même chose, puis ils n'ont même pas écouté quand j'ai parlé, tu n'as pas le permettre, parce que le diable veut que tu te concentres sur le fait que tes frères et sœurs n'ont pas obéi tes paroles. Mais il ne s'agit pas de toi. Ça doit même t'aider à se réjouir que oui, ce que j'avais dit, c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là où ça montre qu'il ne s'agit pas de toi comme personne, mais il s'agit seulement de Jésus-Christ. Et ce n'est pas important si c'est toi la personne qui prêche ou si c'est maman. Et c'est ça pourquoi on doit faire attention que le diable ne tourne pas notre concentration sur des choses complètement charnelles. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow Satan to use things that you supposed to use to praise Jesus to complain. Lass nicht zu, dass der Teufel die Sachen nutzt, mit denen du eigentlich den Herrn preisen solltest oder die zur Verherrlichung des Herrn dienen sollten, dass der Satan diese Sachen nutzt, damit du dich beschwerst. Also, ne permet pas que le diable utilise les choses qui doivent te pousser à louer l'Éternel. Ne permet pas que le diable utilise les choses qui te poussent à louer l'Éternel, que tu commences à te plaindre, que tu commences à te plaindre, à être triste. Praise the Lord. Amen. On Wednesday, last Wednesday, amen, we learn about trust. Letzten Mittwoch haben wir viel über Vertrauen gesprochen. Le mercredi passé, nous avons parlé de la confiance. The last thing we want us to talk about it before we continue with our message, which is the soul is the different. Und bevor wir mit unserer Botschaft, die Seele macht den Unterschied, weitermachen, möchte der Herr, dass wir noch tiefer in das Thema Vertrauen hineingehen. Et la semaine passée, nous avons parlé sur la confiance et puis l'Éternel veut qu'on continue avec cet sujet. Praise the Lord. Amen. What made man trust man and what make heaven trust you are not the same. Was dazu führt, dass ein Mensch einen anderen Menschen vertraut, ist nicht dasselbe, was der Himmelreich dazu führt, dass er dir vertraut. Dass er dir vertraut. Das Himmelreich. Donc, ce que l'homme voit pour maintenant faire confiance à l'homme, c'est pas ce que le roi de Dieu voit pour faire confiance à l'homme. I don't want man to trust me, but I want heaven to trust me. Ich möchte nicht, dass Menschen mir vertrauen, sondern ich möchte, dass das Himmelreich mir vertraut. Je ne veux pas que l'homme me fasse confiance, mais je veux que le royaume de Dieu me fasse confiance. Amen. Praise the Lord. Heaven means Christ. Der Himmel bedeutet Christus. Les cieux signifient le Christ. And it means you and me. Und es bedeutet du und ich. Kinder Gottes. Et ça signifie toi et moi, donc les enfants de Dieu. Amen. As a son of God, you should never say, it doesn't matter if God's children trust me. Als Kind Gottes solltest du niemals sagen, es ist egal, ob Kinder Gottes mir nicht vertrauen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois jamais dire que ce n'est pas important si les enfants de Dieu me fassent confiance ou pas. That we trust you should matter to you. Dass Kinder Gottes dir vertrauen können, sollte für dich eine Rolle spielen. Que les enfants de Dieu te fassent confiance, ça doit être important pour toi. Amen. It matters a lot because God's children meet Christ. Und es ist sehr wichtig, weil Kinder Gottes auch gleichzeitig Christus bedeuten. C'est très important parce que les enfants de Dieu sont le Christ. Donc ça signifie le Christ. Especially in this church. Und besonders Kinder Gottes hier in dieser Gemeinde. Surtout les enfants de Dieu ici à l'église. That is all about Christ Jesus. Bei denen es nur um Christus Jesus geht. Oui, il s'agit seulement de Jésus Christ. Your choosing Christ is how we trust you. Die Tatsache, dass du dich für Christus entscheidest, ist für uns ein Indiz, dir zu vertrauen. Et la façon comment tu choisis Jésus Christ, ça nous montre si on doit te faire confiance ou pas. So our trusting you should matter to you a lot. Und deswegen sollte es. To miss something very big to you. Und deswegen sollte es dir wichtig. Don't ignore it. Und deswegen sollte es dir wichtig sein, dass Kinder Gottes dir vertrauen und du solltest es nicht ignorieren. Et c'est ça pourquoi ça doit être très important pour toi que les enfants de Dieu te fassent confiance. C'est oui. Amen. Amen. You know, you will be a liar if you say it doesn't matter if we trust you, but Jesus trusts you. Und wenn du von dir gibst, es spielt keine Rolle, ob Kinder Gottes mir vertrauen, solange Christus mir vertraust, dann spielst du dir selber nur was vor und bist ein Lügner, denn Kinder Gottes sind gleichzeitig auch Christus. Et si tu dis, bon, pour moi, c'est pas important si les enfants de Dieu me font confiance ou pas, pour moi, pourvu que l'Éternel me fait confiance, là, ça signifie que tu es un grand menteur. The Christ you know, the Christ you can see, they are the true God children. Mm. If they don't trust you, it means Christ does not trust you. Der sichtbare Christus, der Christus, den du sehen kannst, sind Kinder Gottes. Und wenn Kinder Gottes nicht in der Lage sind, dir zu vertrauen, bedeutet es, dass Christus dir nicht vertraut. Amen. Et oui, le Christ que tu peux voir physiquement, ce sont les vrais enfants de Dieu. Et ça signifie, si les enfants de Dieu ne te font pas confiance, ça signifie que même le Christ ne te fait pas confiance. That we trust you should be important to you. Dass wir dir vertrauen können, sollte für dich eine Wichtigkeit spielen. Et quand tu fasses confiance, ça doit être très important pour toi. And if we do not trust you, it should be a problem to you. Und wenn wir dir nicht vertrauen, dann sollte es ein Problem für dich sein. Et si on te fait pas confiance, ça doit être un problème pour toi. Somebody getting it. Praise the Lord. Praise the Lord. In the kingdom of Christ, correction and repentance are very, very important. Im Königreich von Christus sind Belehrung und Buße sehr wichtig. Au Royaume des Cieux, la correction et la repentance sont très importants. Amen. I'm going to repeat this again. Und ich werde es nochmal wiederholen. Ich will es répéter encore. If you are the type that hates correction, wenn du der Typ Mensch bist, der es nicht mag, belehrt zu werden, and repentance, no need to come to Christ. Und wenn du der Typ Mensch bist, der auch nicht bereit ist, Buße zu tun, dann brauchst du auch nicht zu Christus zu kommen. Et si tu es une personne qui déteste la correction et la repentance, là tu n'as pas besoin de venir à Jésus, vers Jésus-Christ. It's better you remain in your old ways, in your old life. Und es ist besser, wenn du einfach in deinem alten Leben weiterhin verweilst und das weiter fortführst. Et c'est mieux pour toi que tu restes, mais tu rentres dans ton âme. John 3. Mm-hmm. Praise the Lord. Et c'est mieux pour toi que tu restes dans ton, tu rentres dans ton, dans ta vie ancienne. Wir lesen Johannes 3. On va lire Jean 3. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. John 3:6-8. Johannes 3, ab Vers 6 bis 8. Jean 3, verset 6 jusqu'à 8. Are we there, please? Mm-hmm. That which is born of the flesh is flesh, said Jesus. Mm-hmm. And that which is born of the spirit is spirit. Mm-hmm. Marvel not that I said unto you, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth, so is everyone that is born of the Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. If you are born of the Spirit, everything of the old are going to be changed. Wenn du aus dem Geist geboren bist, dann wird sich alles, was in deiner Vergangenheit war, und alles Alte wird sich ändern. Si tu es né de l'esprit, là tout ce qui a été dans ton passé va changer. They are going to be changed through correction and repentance. Und sie werden durch Belehrung und durch Buße sich verändern. Et ils vont changer à travers la correction et la repentance. And by the Holy Spirit. Und durch den Heiligen Geist. Et à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. In Jesus' ministry, he said in Matthew 4:17. Jesus' ministry, repent for the kingdom of heaven. Amen. Mm. It's at hand. There is going to be a change. A change. There's repentance. There's going to be correction. There's going to be repentance. A lot. Amen. Amen. Because your old ways, they are all different from mine. There's going to be new everything. That's what the kingdom of heaven is all about. And if you are not ready for correction and repentance, then you better go and prepare. Und wir lesen aus Matthäus 4, dass der Herr gesagt hat, tut Buße, denn das Königreich, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dadurch erkennen wir, dass das Königreich sehr viel mit Buße und Belehrung zu tun hat. Und du musst bereit sein für Buße und du musst bereit sein für Belehrung. Und wenn du nicht bereit bist, dann bereite dich darauf vor. Jésus-Christ nous dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ça signifie que le royaume des cieux se concentre surtout sur la correction et la repentance parce que tu n'as pas été habitué de vivre selon le chemin de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas prête à te repentir et à te tourner vers Jésus-Christ, là tu dois aller puis préparer maintenant ton cœur parce que ça va, tu vas le voir aussi dans ta vie. Man hates correction. Man hates change. Der Mensch hasst die Belehrung, der Mensch hasst Veränderungen. Et l'homme déteste la correction et puis il déteste aussi le changement. We can see it with the Pharisees. Und das sehen wir auch bei den Pharisäern. On peut le voir même dans la vie des Pharisiens. In verse 17 of Matthew 4, Jesus said, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. No, here is Matthieu. Sorry. Matthieu, on va lire Matthieu 4, verset 17. Amen. Amen. Here is telling us about correction and repentance. Und auch hier in Vers 17 lesen wir von Belehrung und Buße. Et même ce verset parle de la correction et de la repentance. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Heaven wants you to love correction. Der Himmel möchte, dass du Belehrung liebst. Les cieux veut que tu aimes la correction. And to love to repent. Und dass du es liebst, Buße zu tun. Et que tu aimes à te repentir. Amen. Love repentance. Love to repent always and very fast. Liebe es, Buße zu tun und schnell in der Buße zu sein. Aime à te repentir et peut être aussi vite dans la repentance. True repentance are not fake. Die wahre Buße und keine vorgespielte Buße. La vraie repentance est pas une repentance falsifiée. Not your mouth is repenting, but your heart is full of problem. That's fake. Nicht, dass du mit and not Christ. That is not Christ. That's a hardened heart, an evil heart. Und keine Buße, mit der du nur mit deinem Mund bekennst und sagst, ich tue Buße, und du gleichzeitig aber in deinem Herz immer noch diesen Groll und dieses unbußfertige Herz hast, sondern weil diese Buße eine falsche Buße ist. Et ça doit être une repentance qui est vraie, qui vient vraiment de ton cœur et pas une repentance falsifiée que tu proclames seulement avec ta bouche. Mais, et puis quand tu le proclames avec ta bouche, tu vas voir comment ton cœur est toujours rempli de... Dans... oui, des choses du passé. Praise the Lord. Rancune. Amen. Rempli de rancune. True repentance means repentance without pointing fingers. Amen. Wahre Buße without aber. Bet. Wahre Buße bedeutet, Buße zu tun, ohne Schuldzuweisungen, ohne ein Aber, sondern einfach die Buße anzunehmen und danach zu handeln. Donc, la vraie repentance est sans pointer de doigt et puis sans dire toujours, mais tu as fait comme ça, mais j'ai fait cela. True repentance is you see that message that it was talking to you and not talking to us. Wahre Buße bedeutet auch, dass man sich persönlich angesprochen fühlt, wenn eine Botschaft ausgesprochen wird und nicht das verallgemeinert für alle, sondern dass man sich persönlich selber angesprochen fühlt und sich gegenprüft. Et la vraie repentance montre aussi que quand il y a un message oui, de la correction que tu es sûr que tu sais que cette correction est directement à toi et pas à nous tous, mais que tu le vois comme quelque chose, oui, qui Amen. Est personnel. Amen. Oui. Joining others to yourself. I am going to repent, but others must repent too. Mm. You forget about others, you repent. Mm. And let Christ occupy your heart. Und wahre Buße bedeutet auch, dass man nicht alle unter einen Kamm schert und sagt, okay, ich möchte Buße tun, aber die andere Person muss auch noch Buße tun und der andere Bruder und die andere Schwester, die hat sich ja auch nicht verändert. Sondern wahre Buße bedeutet, dass man alle anderen außer Acht lässt und zulässt, dass der Heilige Geist an ihnen arbeitet und selber dafür sorgt, dass man selbst persönlich Buße tut. Amen. Et quand tu veux te repentir vraiment selon le Christ, tu dois le faire sans regarder gauche ou droite, sans dire que bon, moi je me repentis, oui, mais cette personne doit aussi se repentir. Non, c'est ça, ce n'est pas la vraie repentance. Tu te repentis sans, oui, contrôler les autres. Amen. Amen. Christ Jesus loves repentance. Christus Jesus liebt die Buße. Jésus Christ aime la repentance. So look at Luke 15 from verse 11. Please read it at home. Let it be your homework. Bitte lest Lukas 15. About the prodigal son. Amen. We will not have time to go there. Amen. Bitte lest Lukas 15 zu Hause als Hausaufgabe. Da geht es um den verlorenen Sohn. Et s'il vous plaît, lisez aussi Luc 15, où il s'agit de l'histoire de pardon? L'enfant prodige. Oui, de l'enfant prodige. Amen. Amen. Then in Matthew 21, verse 28. Let us quickly go there. Wir lesen Matthew 21, verse 28. Wir lesen Matthäus 21, Vers 28. On va lire Matthieu 21, verset 28. He said, for what think ye? A certain man had two sons, and he came to the first and said, son, go walk today in my vineyard. Now 29, please. Yes, 29. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Whither of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's not, you know, you can be coming to church and you just hate repentance. Mm. Just hate to repent. Mm. Und diese Geschichte zeigt uns auch, dass... To correction. Und diese Geschichte zeigt uns auch, dass eine Person beispielsweise immer in der Gemeinde zur Gemeinde kommen kann, aber dennoch es hasst, Buße zu tun. Und es ist ein Herz, das nicht bereit ist, Buße zu tun. Et tu peux être une personne qui part à l'église, mais tu détestes la repentance, tu détestes la correction. You know the meaning of it. You might even be preaching to somebody to come to Jesus. And you have been in the house of God for years, and you have been preaching to somebody, and that person will now come, and he's so fast in accepting correction and repentance. Mm. I bet you, your hardy heart is costing you everything. Und diese Verse zeigen, he said, look at it again. Verily I say unto you, that the publicans and the harlot go into the kingdom of heaven before you. Und diese Verse lassen sich auch gleichstellen mit einer Person, die sehr schnell darin ist, andere Leute in die Gemeinde einzuladen. Und diese Menschen, die dann zur Gemeinde kommen, sind sehr schnell darin, Buße zu tun und bereitwillig auch Buße zu tun. Aber du, der in der Gemeinde eigentlich ansässig bist, hast immer noch ein Herz, das nicht bereit ist, Buße zu tun. Denn wir haben auch hier gelesen, dass der Herr gesagt hat, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Et le verset qu'on vient de lire nous montre aussi que tu peux être une personne qui prêche aux gens et les gens viennent maintenant à l'église et puis ils sont même plus vite que toi à se repentir, à accepter Jésus-Christ et à marcher selon les chemins de Dieu, bien que, et puis toi tu restes toujours dans la même position, tu viens à l'église, mais ton cœur est toujours endurci. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit ici dans le verset 31, je vous l'ai dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Why is repentance important? Because of your soul. Mm-hmm. Warum ist die Buße so wichtig? Aufgrund deiner Seele. Pourquoi la repentance est importante? C'est à cause de ton âme. Amen. Mm-hmm. Quickly go to also to Luke 13, please. Lesen Lukas 13. Va lire Luc 13. Praise the Lord. Mm-hmm. From verse 1. Ab Vers 1. He said, there were present at the season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Verse 2. And Jesus answering said unto them, suppose ye these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffer such things, I tell you, nay, but except you repent, you shall all likewise perish. The law of repentance, please. Er liebt die Buße. Amen. Il aime la repentance. Then in verse 4, it says, are those 18 upon whom the tower of Siloam fell and slew them, thinking that they were sinners above all men that dwell in Jerusalem. Verse 5. I tell you, nay, but except you repent, you shall all likewise perish. In love, repentance. Mm-hmm. Er liebt die Buße. And be very fast to repent. Und sei bitte schnell. Don't let it take time. Mm-hmm. Amen. Und lernt bitte schnell zu sein mit eurer Buße. Lasst nicht zu, dass die Buße so viel Zeit in Anspruch nimmt. Et on doit être vite avec notre repentance et pas permettre que la repentance nous prenne beaucoup de temps. Praise the Lord. Amen. Then if you also read it from 6, please join this to your homework, from 6 to 9. Read it. Bitte ergänzt Lukas 13 ab Vers 6 zu eurer Hausaufgabe. Please read it and let it be added to your homework, please. Amen. On va lire aussi Luc 6 à partir du verset 13 comme notre devoir aussi, c'est très important. Praise the Lord. Alleluia. In Acts 3:19, quickly go there. Wir lesen Apostelgeschichte 3. Actes des Apôtres 3. Verset 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Without repentance, your sin remain. Ohne Buße sind deine Sünden nicht ausgetilgt. Remain in your life. Und sie bleiben in deinem Leben. Amen. Et sans repentance, remain your sin. Le péché reste dans ta vie, ça reste aussi ton propre péché. Don't let Jesus warn you, please. Lass nicht zu, dass Christus dich warnen muss. Woe you. Mm-hmm. Amen. Don't allow, don't let yourself be the one of those that Jesus woe. Go to Luke 10, please. Lass nicht zu, dass dein Selbst, das Selbst ist, das Christus sozusagen warnen muss und ermahnen muss. Et ne permet pas que tu sois la personne que Jésus-Christ doit toujours advertir. Wir lesen Lukas 10. Vers 13 to 16. Let us quickly go through. Vers 13 und 14. Luc 10, verses 13 à 16. Amen. All the messages you have been receiving here. Upon all, your heart is still hardened. Nach all den Botschaften, die ihr hier gehört habt, ist euer Herz immer noch verhärtet. Malgré tous les messages que nous avons entendus ici, vos cœurs sont toujours endurcis. Look at it. Verset 13. Woe unto the Chorazin, woe unto the Bethsaida. For if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have be done in you, they have a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. Mm-hmm. If the message, you know, the message you have been receiving, if some of you know, those that are dead, those that are already in hell, if they have received it, they might have repented. Mm-hmm. But you are still saying no. Mm-hmm. You refuse to repent. Und auch diese Botschaft, die wir hier hören, wenn es andere Menschen, die heute in der Hölle sind aktuell, wenn sie diese Botschaft hören würden, dann würden sie bußfertig, würden sie bereit sein, Buße zu tun. Aber du, die hier in der Gemeinde ist und immer wieder diese Botschaft zu hören bekommst, bist dennoch nicht bereit, Buße zu tun. Et si par exemple, oui, celles donc les gens qui sont déjà en enfer avaient la possibilité d'entendre le message comme aujourd'hui là il allait même se repentir, mais toi la personne qui a de la grâce d'attendre d'entendre ce message tu refuses à te repentir. Amen. You know your repentance heart we made Jesus to woe you today. Mm. Just like woe these people here. Mm. Und dein unbußfertiges Herz wird dazu führen, dass der Herr dich ermahnen muss, genauso wie der Herr diese Leute hier ermahnt hat. Amen. Et ton cœur qui n'est pas prêt à se repentir, ça va même pousser à Jésus-Christ à te advertir comme les Chorazin et les Bethsaida. Verse 14. They shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Do you want that? Is that what you wish for yourself? Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Es ist das, was ihr auch euch wünscht für euch selbst. Et verset 14, on a Jésus-Christ dit, c'est pourquoi au jour du jugement Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Est-ce que tu veux rigoureusement que vous? Est-ce que tu veux ça pour ta vie? Praise the Lord. And our companion which art exalted to heaven shall be thrust down to hell. He that heareth you heareth me, and he that despise you despise me. Amen. And he that despise me despise him that sent me. Amen. If you understand here, you will never allow anything to offend you once it comes to Christ. God's children in Christ's house. Nothing will offend you because we always see Christ alone in everything. Und wenn uns diese Verse klar wären, auch Vers 16, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wenn uns das klar wäre, dann würde niemand von uns Anstoß nehmen, wenn Kinder Gottes oder wenn es um die Botschaft geht, sondern wir würden alles dankend annehmen. Et si tu es conscient de verset 16, là tu vas pas être offensé d'une chose, parce que tu sais qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. He said, woe unto those that refuse to repent. Wehe denen, die nicht bereit sind, Buße zu tun. Jésus dit, malheur à ceux qui refusent à se repentir. Repentance was not hard for Paul at all. Denn Buße war beispielsweise für Paulus überhaupt kein großer Akt. Et la repentance n'a pas été difficile pour Paul. He stood to kill Stephen. Er stand daneben, als Stephanus gesteinigt wurde. Il était à côté du passé quand Étienne a été lapidé. And when the correction came, he repented immediately. Und als die Belehrung kam, als die Korrektur kam, hat er sie sofort angenommen und hat nicht viel Zeit verstreichen lassen. Mm-hmm. Et quand maintenant il a reçu la correction, il n'a pas laissé beaucoup de temps, il a directement agi, il s'est repenti. Amen. Amen. Those already in hell, for example, Sodom and Gomorrah, those in hell, if they have heard about what you are hearing today, the message you are hearing today, the message of correction, the message of the kingdom of heaven, of repentance, they will make heaven and not hell. Wenn die Menschen, die sich aktuell in der Hölle befinden, beispielsweise die Leute aus Sodom und Gomorra, wenn sie diese Botschaft hören würden, die du aktuell zu hören kriegst, dann wären sie bereit, Buße zu tun. Et si les enfants de Sodom et Gomorra ont la possibilité d'attendre le message que tu as, là il allait se repentir. Praise the Lord. Amen. What is repentance? Was ist die Buße? Qu'est-ce qu'est la repentance? What heaven call repentance? Das, was der Himmel Buße nennt. Ce que le ciel appelle la repentance. It means return to Christ. Das bedeutet, kehre zu Christus zurück. And not to man. Und nicht zu den Menschen. Et ça signifie, réponds-toi à Jésus-Christ, donc tourne vers Jésus-Christ et pas vers l'homme. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. The Lord wants to ask, so he wants to answer some question that you asked the other day. Amen. Mm-hmm. What is repentance? He said, repentance is return to me. Und der Herr möchte die Fragen beantworten, die einige von uns hatten. Und was ist Buße? Buße bedeutet, umzukehren zu Christus. Et Dieu veut que on sait. Dieu veut répondre à nos questions que nous avons. Donc, qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance est quand tu tournes vers Jésus-Christ, donc tu rentres à Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, in the natural world, they solve problems with apology. In der natürlichen Welt haben die Menschen sehr viel Probleme mit Entschuldigung. In der natürlichen Welt werden Probleme durch Entschuldigung gelöst. Sorry, ich war abgelenkt. Et au monde naturel, les problèmes sont toujours résolus à travers le pardon. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I preach to some people and I tell them come to church. Anytime they see me, they will say, I'm sorry that I could not come. Mm-hmm. You know, I always laugh, because as if it's about me. You understand me? Und oftmals predige ich zu Menschen und lade sie zur Gemeinde ein. He said, I'm sorry I did not come to church. I said, eh? You are sorry. You are telling me sorry. You are told to go to Christ. You are to come. Praise the Lord. Hallelujah. Repentance is return to Christ. And not return to man. And not telling man, I'm sorry. Und Buße hat nichts damit zu tun, dass man sich bei Menschen entschuldigt, weil oftmals lade ich auch Menschen in die Gemeinde ein und wenn ich diesen Menschen dann wieder begegne, dann entschuldigen sie sich dafür, dass sie nicht in der Gemeinde da waren. Und, das bringt mich immer wieder zum Lachen, weil es nicht um mich geht, es geht nicht um den Menschen, sondern es geht um Christus selbst. Deswegen hat Buße nichts mit Entschuldigungen zu tun, sondern Buße bedeutet Umkehr zu Jesus Christus. On doit savoir, donc le monde, par exemple, jusqu'à ce que tu dis pardon pour eux, tu ne t'es pas repenti. Comme par exemple, quand je prêche aux gens, je dis venez à l'église et puis ils me voient maintenant en cours de route. Ils me disent, ah pardon, comme je ne suis pas venu à l'église, comme s'il s'agit de moi. Au lieu de tourner vers Jésus-Christ et puis de se repentir, ils se repentent seulement avec la bouche, mais pas avec leur corps. Donc, oui. Amen. Amen. You know, in Christ, in the natural world, everything is, I'm sorry. Mm-hmm. Amen. It doesn't work like that in the kingdom of heaven. Mm-hmm. In the kingdom of heaven, you return to Christ. Amen. That is the solution to everything. Mm-hmm. In der natürlichen Welt geht es darum, sich zu entschuldigen. Und anhand dieser Entschuldigung zeigt der Mensch dann, dass er wirklich die Sache nicht mehr tut. Aber im Königreich Gottes ist es anders. Im Königreich Gottes geht es nicht darum, die Entschuldigung auszusprechen, sondern es geht darum, zu Christus umzukehren. Amen. Au monde, il s'agit de, oui, de dire pardon avec la bouche pour maintenant se repentir. Mais au royaume des cieux, ce n'est pas Donc, la concentration n'est pas sur le pardon, mais sur ton acte que tu tournes directement à Jésus-Christ. You know, in Christ, well, we also say sorry to one another, but not without returning to Christ. In der Welt von Christus sagen wir auch uns gegenseitig Entschuldigung und entschuldigen wir uns, aber das passiert nicht ohne die Buße, die vorher passieren muss. Mais au nom de Christ, on peut dire aussi pardon à l'un et l'autre, mais pas sans tourner vers Jésus-Christ d'abord. Amen. Amen. If you return to Christ, I will see it in your words, in your action and reaction. Amen. Wenn du wahrhaftig zu Christus umkehrst, dann werde ich es erkennen anhand deiner Aktion, anhand deiner Entscheidungen, anhand deiner Taten, deiner Worte. Das wird zeigen, ob du wirklich umgekehrt bist. À travers tes paroles, à travers tes actions, je vais voir si tu t'es vraiment repenti ou pas. And not for a short time, but continuation. Und diese Umkehr ist nicht nur für einen kurzen Zeitraum, dass du heute alle begrüßt und morgen bist du wieder stumm und ignorierst alle, sondern es ist eine Langzeitentscheidung. Et ta repentance n'est pas seulement pour un moment, pas seulement maintenant et puis demain tu rentres à tes comportements, sinon c'est pour toujours. Learn never to go back to your vomit. Lerne niemals zurück zu deinem Erbrochenen zu gehen. Apprends de jamais rentrer à ce que tu as vomi. Paul repented and he did not go back. Amen. Paulus hat Buße getan und er hat niemals zurückgeblickt. Paul il s'est repenti puis il n'est jamais rentré au passé. The time has gone. Again, what is repentance? The Lord gave us a lot of things here. Amen. Mm-hmm. We continue on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. On va continuer le message le dimanche. Amen.